1212 sendet. Zwölfhundertzwölf sendet. Hier ist 1212 mit Nachrichten für das Rheinland. 1212 bringt Meldungen von Front und Heimat für die Zivilbevölkerung des Rheinlandes und den Lanzer an der Rheinfront. Überblick der Frontgeschehnisse der letzten 24 Stunden. Der Zusammenbruch an der Westfront ist zur Tatsache geworden. Die Schlacht um den Rhein ist zu Ende. Am Niederrhein verlegten die englischen und nordamerikanischen Verbände ihr Schwergewicht nach dem Süden und stoßen auf das Herz der Ruhr vor. Im Westerwald erzwangen Feindpanzer eine Bresche in unsere südlichen Stellungen. Die Autobahn entlang fahren sie südostwärts durch, passierten Montabaur, und letzten Berichten zufolge musste Limburg geräumt werden. Frankfurt am Main muss als aufgegeben betrachtet werden. Die Kämpfe im Stadtinnern haben nur noch den Charakter von Nachhutgefechten. In Hanau und Aschaffenburg wird erbittert gekämpft. Aber andere Panzerspitzen haben Frankfurt, Hanau und Aschaffenburg hinter sich gelassen. Und heute früh liegen Berichte von Feindpanzern in Richtung Bad Nauheim vor. Im Osten sind die Meldungen zufolge über den Main und stoßen auf Würzburg vor. Gestern wurden weitere Rheinüberquerungen gemeldet. Diesmal nördlich Mannheim. Der Feind stieß hier auf wenig Widerstand. Heute früh ist die Bergstraße mit Weinheim und Bensheim bedroht. Günstiges Flugwetter brachte erhöhte feindliche Fliegertätigkeit über der westdeutschen Front. Angesichts der Lage in Westdeutschland muss heute vom ersten ernsten Zusammenbruch der Heimatfront berichtet werden. Augenzeugenberichte zufolge verlangten in einigen hessischen Gemeinden Gruppen der zurückgebliebenen Bürgerschaft die Entwaffnung der militärischen Besatzung. In einigen Fällen, wie in Darmstadt und Oberramstadt, erschienen Gruppen von Bürgern beim Platzkommandanten, erklärten, dass eine Fortsetzung des Widerstandes sinnlos sei und erboten sich, die Wehrmachtsangehörigen mit Zivilkleidung zu versehen. Es handelt sich hier um das erste Mal, dass Mitglieder rechtsrheinischer Gemeinden derartige Schritte unternahmen.